Wie der Vater, so der Sohn. Wie der Baum, so die Birne. Wie die Mutter, so die Dirne. Ihre Tochter ist ihnen sehr ähnlich. Sie ist auch ziemlich zerstreut. Sie hat ihre Probleme. Ihr Freund muss zur Armee. Wenn er wiederkommt, wollen sie heiraten. Ich habe auch jung geheiratet.